Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 7. Februar 1792. Wieder also ein heftiger Anfall überstanden und, nach dem, was mir deine Schwägerin schreibt, mit den besten Hoffnungen für die Zukunft. Mich verlangt sehr, nach der Bestätigung der Nachricht, dass sich die zurückgebliebene Empfindung auf der Brust nunmehr ganz verloren hat. Ich habe eine abscheuliche Woche verlebt, da Mareau mir von der Gefahr geschrieben hatte und ich nun über 8 Tage ohne Nachrichten blieb. Es ist doch oft unausstehlich, so weit voneinander entfernt zu sein. Sobald du dich völlig wieder bei Kräften fühlst, solltest du nun zu uns kommen, aber nicht bloß auf ein paar Wochen. Das bloße Besuchen taugt nichts. Wir müssen einmal wieder zusammenleben. Ich fühle das Bedürfnis gar sehr und wundere mich oft über mich selbst, dass ich zwischen Akten und im Umgange mit leeren oder verschrobenen Köpfen nicht ganz und gar vertrocknet bin. Funk ist nicht mehr hier, der mir noch den meisten Genuss gab und kommt vielleicht bald nach Thüringen zu stehen. Was sagst du zu seinem Friedrich dem Zweiten? Deinem Lottchen sage viel Herzliches von uns allen. Jetzt mag sie sich recht schonen, da ihr Körper gewiss wieder sehr viel gelitten hat. M. und D. grüßen dich herzlich und erwarten mit Sehnsucht die Nachrichten von der Fortdauer deiner Genesung. Lebe wohl, dein Körner.